Как назывался первый альбом группы «Рамштайн»? Rammstein. Rammstein wurde 1994 gegründet und ist eine Band aus Ost-Berlin. Sie sind bekannt für ihre materialischen Texte und Pyroshows bei Konzerten. Ihr Musikstil lässt sich als neue deutsche Härte bezeichnen und beinhaltet Elemente des Metals, Punkrocks, Industrial und in Ansätzen der neuen deutschen Welle. Ihr erstes Album nahmen sie 1995 mit dem Namen Herzeleid auf. Die Band kann auf eine ganze Reihe von Auszeichnungen blicken. Mehrere Gold- und Platin-Schallplatten in verschiedenen Ländern verdeutlichen den Erfolg von Rammstein. Ebenso konnten sie bereits 2 Kometen und mehrere Echos und einige andere Auszeichnungen gewinnen. Mit ihrem 6. Album »Liebe ist für alle da« gelang Rammstein 2009 auch in den USA der endgültige Durchbruch. Seither schwimmt die Band international auf einer Welle des Erfolgs. 2011 reflektierte Rammstein die Bandgeschichte in dem Best-of-Album »Made in Germany« 1995 bis 2011.